über 80 Jahren. Da hielt ein Mann schützend die Hand über das Schönste, das Strahlendste und wunderbarste Land. Er wollte keinen Reichtum, ihm sehnte es nicht nach der Macht. Den Sinn des Lebens, den Wert des Strebens hat er zurückgebracht. Heute ist das Reich Geschichte und alles liegt in Scherben. Islamisierung, eine rote Regierung, es kann kaum noch schlimmer werden. Und jeder, der noch deutschem Geist von den Alpen bis zur Küste sagt es ganz unverblümt, dass der Führer wüsste. Als Führer aller Deutschen stand er stets an vorderster Front. Nie wieder danach gab es einen wie ihn, für den es sich zu sterben lohnt. Für den Politiker von heute zählt nur, dass der Rubel rollt. Nur miese Heuchler, Lumpenpack, Verräter am eigenen Volk. Heute ist das Reich Geschichte und alles liegt in Scherben. Islamisierung, eine rote Regierung, es kann kaum noch schlimmer werden. Wir zahlen jeden Lump der Welt sämtliche Hinterlüste. Vom hart verdienten Steuergeld, das der Führer wüsste. Ich sehe noch die Fahnen wehen in der alten Woche. Menschen glücklich durch die Straßen gehen und ich spür haargenau die Liebe und die Treue zu ihrer Art, ihrer Nation. Sie vertrauen ihrem Führer, des Volkes größter Sohn. Heute ist das Reich Geschichte und alles liegt in Scherben. Islamisierung, eine rote Regierung, es kann kaum noch schlimmer werden. Kenter waren Frauen mit Bart und Männer haben Brüste. Und dann gibt's da noch